Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ten. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ter. Schnurrurrurrurrurren. Unendlich, unentbehrlich, unentgeltlich, die Haarnadel einer Forelle, die blauen Handschuhe einer Henne, die Mütze einer roten Maus. Zelle, liege, geh, liege, geh, liege, geh, Ecke, liege, geh, Ecke, liege. Auf, auf! Pfau, auf, pfau, auf, pfau, auf. Amese, Eise, Amese, Eise, Amese, auf! Pfau, Eise, Amese, auf! Bälle, Bälle, Bälle, pfau, auf! Amese, Eise, Bälle, Bälle, Bälle, Bälle, Bälle. Fliege, fliege, geh, fliege, fliege, geh, fliege, geh, fliege, geh, Zelle, Zelle, Zelle, Zelle, fliege, geh, fliege, geh, Amazon, fliege, Pfau, Bälle, fliege, Eise, Bälle, au, Bälle, Zelle, Zelle, Zelle, fliege, Zelle, Zelle, Zelle, Zelle, geh, fliege, geh. Bär, Fliege, fliege, geh, weg, Ecke, Ecke, Ecke,